Am Anfang war es ganz normal, doch dann begann mein Herz zu klopfen an. Die Sehnsucht steigt auf einmal immer mehr und hab viel zu sagen in Form von Leidenschaft. Das lange Warten zerrt mich so stark, bis ich dich endlich wieder hab. Die Wut packt mich, wenn du immer sagst, du kannst nicht in der Zeit heute Nacht. Verstehst du nicht, wie ich dich brauch und dich immer will, mein Schätzelein? Die Wille stark, wie du weißt. Du hast natürlich auch für mich Zeit, die du opfern kannst, wenn du's willst. Ein Jammer, die Liebe ist verloren. Prüf dein Herz, ob du je die Liebe kennst. Ich hab dich vertraut, du Schwein. Tief in mir hast die Seele geraubt und glaubst zu wissen, du kommst davon aus, mich so zu quälen, indem du mich stehen lässt, kein einziges Wort mehr sagst und dann hast gemeine Sachen auch gesagt, das mich verletzt und judisch fand. Davon nichts merkst, wie's mir scheint, ein Arschloch zu sein. Halt dich still, forsche nicht, frag mich nicht, ich weiß es nicht. Frag nicht um, warum, warum, du kommst sonst um. Dieser Kerl gehört in den Mond geschossen, in den Mond geschossen für alle Zeit. In mir hast die Seele geraubt und glaubst zu wissen, du kommst davon aus, mich so zu quälen, indem du mich stehen lässt, kein einziges Wort mehr sagst und dann hast gemeine Sachen auch gesagt, das mich verletzt und idiotisch fand, davon nichts merkst, wie's mir scheint, ein Arschloch zu sein. Halt mich nicht für blöd, du Schuft, ist es dir nicht bewusst, dass du mich verlierst? Verstehst du nicht, du warst mein Leben, hab für dich gekämpft um deine Liebe. Ist es dir nicht bewusst, wie wichtig du mir geworden bist? Sehnlich wünsche ich mir, ohne dich zu sein. Geh mir nicht aus dem Weg, du Schwein. Tief in mir hast die Seele geraubt und glaubst zu wissen, du kommst davon aus, mich so zu quälen, indem du mich stehen lässt, kein einziges Wort mehr sagst und dann hast gemeine Sachen auch gesagt, das mich verletzt und judisch fand. Davon nichts merkst, wie's mir scheint, ein Arschloch zu sein. Meine Seele schreit nach dir so laut und kann kaum fassen, wie du mir nicht traust. Zurückdenken sollte man nicht, ich weiß, aber das war meine größte Liebe, die ich wollte. So wertvoll wie ein Schatz bewahrte ich sie auf. Halt dich still, forsche nicht, frag mich nicht, ich weiß es nicht. Frag mich dumm, warum, warum, du kommst sonst noch um. Halt dich still, forsche nicht, frag mich nicht, ich weiß es nicht. Frag mich dumm, warum, warum, du kommst sonst noch um. Tief in mir hast die Seele geraubt und glaubst zu wissen, du kommst davon aus, mich so zu quälen, indem du mich stehen lässt, kein einziges Wort mehr sagst und dann hast gemeine Sachen auch gesagt, das mich verletzt und idiotisch fand, davon nichts merkst, wie es mir scheint, ein Arschloch zu sein. Tief in mir hast die Seele geraubt und glaubst zu wissen, du kommst davon aus, mich so zu quälen, indem du mich stehen lässt, kein einziges Wort mehr sagst und dann hast du meine Sachen auch gesagt, das mich verletzt und idiotisch fand, davon nichts merkst, wie es mir scheint, ein Arschloch zu sein. Verstehst du nun, mein Herz hat dir immer gehört, jetzt schau ich herab zu dir und merk, du weinst. Halt dich still, forsche nicht, frag mich nicht, ich weiß es nicht. Frag mich dumm, warum, warum, du kommst sonst um.